Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Sendung des anarchistischen Hörfunks. Wir, Tapir und Anora, stehen hier bei muckeligen 35 Grad im Coloradio-Studio. Zur besseren Tonverständlichkeit haben wir den Ventilator jetzt mal ausgeschaltet für euch. Wir hoffen, dass wir nicht zerrinnen in der nächsten Stunde. Aber wir haben ein ganz spannendes und tolles Thema mitgebracht in diesem Monat. Wir möchten über die Karawane für das Leben sprechen statt G7. Erinnert euch, wir hatten letzten Monat auch schon über eine Karawane gesprochen, die auf einem anderen Kontinent stattgefunden hat, in Mexiko. Und jetzt gibt es auch hier eine Karawane. Es scheint irgendwie zum Trend zu werden und ist ein total schönes Konzept, weil irgendwie Menschen von verschiedenen Orten zusammenkommen und ihre Perspektiven teilen und so Verbindung schaffen und das Ganze quasi gepaart mit Widerstand gegen den G7-Gipfel. Wir wollen euch so ein bisschen nochmal so einen Überblick geben, was ist eigentlich der G7 und warum ist es wichtig, dagegen widerständig zu sein. Und dann wollen wir in zwei der verschiedensten Vorträge hören, die es im Rahmen der BUCO jetzt gab. Das eine ist ein Vortrag gegen Megaprojekte in Mexiko und das andere ein Vortrag, wo es um Fracking in Namibia geht. Aber ja, zuallererst, was ist eigentlich G7? Ja, auch ein herzlich willkommen von mir. Ja, wir haben im Vorfeld recherchiert, was ist eigentlich der G7-Gipfel genau, wo findet er dieses Jahr statt. Das wurde dieses Jahr alles relativ spät erst bekannt gegeben, deswegen konnte sich auch der Gegenprotest erst relativ spät organisieren. Der G7-Gipfel wird vom 26. bis zum 28. Juni in Elmau in Bayern stattfinden. Dort ist ein Schloss, wo die Regierungschefs der 7 reichsten Länder dieser Welt oder industrialisiertesten Länder zusammenkommen werden und über die Themen Klimawandel, Krieg in der Ukraine und die Ernährung der Welt reden werden. Und beim genaueren Recherchieren, wer eigentlich gerade die Regierungschefs sind, müssen wir leider wirklich bei Chefs bleiben, denn es sind alles Männer und es sind auch fast alles weiße Männer. Ja, und natürlich gibt es dagegen Widerstand, wie ihr vielleicht auch vor 7 Jahren schon mitbekommen habt, dass sich Menschen organisieren und eben sagen, ihr seid so wenige und ihr beratet über solche wichtigen Entscheidungen ohne uns. Denn es werden zwar wissenschaftliche Papiere dazu eingereicht aus Deutschland dieses Jahr und auch Staatschefs aus anderen Ländern aus dem globalen Süden eingeladen, aber so wirklich Entscheidungsmacht haben die natürlich nicht. Und haben natürlich alle eher eine beratende Tätigkeit. Noch ein spannender Fakt zum Ort. Das Schloss Elmau wurde auch gewählt, abgesehen davon, dass es ein 5-Sterne-Hotel ist, auch weil es so gut abgesichert werden kann. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema Repression. Ja, eigentlich ist schon alles in den Startlöchern. Die Binnengrenzen werden kontrolliert, damit eben keine feindlichen Kräfte aus dem Ausland, die befürchtet werden, eindringen können, aber es gibt natürlich auch vor Ort Widerstand. Es gibt unter anderem die Demonstration am 25. Juni in München, aber es gibt auch ein Camp, das eben längere Tage dauern wird, das direkt im Nebenort stattfinden wird und ein Sternmarsch dann zum Protestcamp. Der Repressionsapparat ist auch vorbereitet auf das Event und es wurden schon Arrestzellen vorbereitet in Form von Containern. Und es gibt auch einen Alternativgipfel, der neben dem G7-Gipfel stattfinden wird, organisiert vom Eine Welthaus in München. Mehr Infos dazu findet ihr auf einewelthaus.de. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Ihr hört, es gibt ganz viel Protest, es gibt viel Widerstand, obwohl es so spät bekannt gegeben wurde, weil es auf dem Schirm ist und weil es auch ein krasses Event darstellt in der globalisierten Welt. Und wir werden euch heute von der BUCO berichten. Die BUCO, das steht für Bundeskoordination oder Koordinierung Internationalismus. Und diese haben eben die Karawane ins Leben gerufen, die eine Alternative der Information auch darstellen soll zum G7-Gipfel. Die BUCO gibt es seit 1977 und sie besteht aus unterschiedlichsten Organisationen, also zum großen Teil auch aus Eine Welt-Organisationen und Organisationen, die zum globalen Lernen und zur internationalen Vernetzung arbeiten und ja auch radikale Standpunkte vertreten. Und die BUCO-Karawane dieses Jahr wird 17 Städte insgesamt besuchen, unter anderem eben auch Dresden. Da waren die am 12.06., also letzten Sonntag. Und am Ende endet eben die Karawane in Garmisch-Partenkirchen, wo auch das Camp stattfinden wird. Und eingeladen sind verschiedene Aktivistinnen. Das ist dann einfach ein Austausch, wo Menschen erzählen, was in ihren Ländern, wo sie eigentlich direkt einfach dem Ganzen gegenüberstehen und konfrontiert sind mit den Konsequenzen der Klimakatastrophe und der ganzen Ungerechtigkeit. Da sind Menschen aus Namibia dabei, aus Algerien, Palästina, eben Mexiko, Afghanistan, Iran, Guatemala, Honduras und auch kurdische Aktivistinnen aus Deutschland. Und um jetzt da zu konkret zu werden, zu dem, was wir euch heute mitteilen wollen, gehen wir noch einmal auf den Vortrag, beziehungsweise in dem Fall ein extra Interview ein mit Bettina Cruz Velasquez, das wir in Kooperation mit den Alternativen Dresden News führen konnten. Und eben auch noch zu dem Vortrag zu Kavango. Jetzt hört ihr erstmal eine kleine Runde Musik und zwar von Mare Advertencia Lyrica den Song Y tú qué esperas? Das war von Mare Advertencia Lyrica, der Track Y tú qué esperas. Herzlich willkommen beim anarchistischen Hörfunk zu unserer Juni-Sendung, heute aus dem ultraheißen Studio. Wir haben für euch heute nochmal eine Reflexion oder einen Einblick in die Karawane für das Leben statt G7, eine Protestform gegen den G7-Gipfel, vorbereitet. Zuerst hört ihr jetzt gleich von Bettina Cruz Velasquez, einer Aktivistin aus Oaxaca, Mexiko und einer Indigenen, über ihren Widerstand gegen Megaprojekte in Mexiko. Letzten Sonntag hat die BUCO stattgefunden hier in Dresden und sie hat dort gesprochen und einen Vortrag gehalten, Wir konnten in Kooperation mit den alternativen Dresden News noch ein exklusives Interview mit ihr führen und haben das nochmal für euch übersetzt eingesprochen, dass ihr natürlich die Originalstimme hört, zu Bettina Cruz Velasquez. Sie ist eben Indigene aus Mexiko und ist dort organisiert gegen Megaprojekte und vor allem in Bezug auf Energieparks. Da geht es um Windparkenergie, um Gaspipelines, Erdölraffinerie und die Stromversorgungsnetze, denn all diese Dinge werden ausschließlich für die Unternehmen genehmigt und zu deren Nutzen ausgelegt und die indigene Bevölkerung wird nicht mit einbezogen, wird nicht gefragt und muss auch noch viel zu hohe Kosten für beispielsweise den Strom zahlen. Und genau dagegen organisieren sie sich als Pueblo. Ja, sie hat auch noch die Kriminalität gegen Frauen thematisiert und die Rolle der indigenen Frauen, die ja besonders unterdrückt ist, einfach weil sie Indigene sind, weil sie rassifiziert werden und weil sie eine Frau sind und weil sie meistens auch arm sind oder eher in prekären Verhältnissen leben. Ja, wir hören jetzt einfach gleich mal rein. Bettina stellt sich selber vor und ihr könnt mehr erfahren über den Kampf, leider auch nur auf Spanisch, unter tierraiterritorio.wordpress.com. Viel Spaß mit dem exklusiven Interview mit Bettina Cruz. Me llamo Bettina Cruz Velázquez, soy... Mein Name ist Bettina Cruz Velasquez. Ich bin Mitglied der indigenen Pueblos Biniza, die Menschen der Wolken. Kannst du uns kurz sagen, für was du dich einsetzt und für was du kämpfst und was deine Ziele sind? Wir kämpfen für das Leben. Wir kämpfen, weil die Unternehmen herkommen und uns unsere Territorium rauben. Als Indigene ist unser Territorium gleichzusetzen mit dem eigenen Leben. Wir kommen nach Europa, weil hier das Treffen der G7 stattfindet. Das sind die sogenannten reichsten Länder der Welt, die über das Leben aller Pueblos entscheiden. Sie machen nur 1% der Weltbevölkerung aus und trotzdem dominieren sie die restlichen 99%. Also müssen wir unsere Stimmen erheben. Wir müssen reden, wir müssen uns vereinen. Wir müssen diese PolitikerInnen in Frage stellen, denn sie verüben Genozide, weil sie unsere ganze Welt und unsere Umwelt ermorden. Warum hast du mit deinen Kämpfen begonnen und inwieweit ist deine eigene Gemeinschaft davon betroffen? Es ist echt lange her, als ich zu kämpfen begann. Ich war etwa 13 Jahre alt. Gemeinsam mit meiner Mutter begannen wir, gegen die Ungerechtigkeiten zu kämpfen. 2007 startete der Kampf um unser Territorium, als sich die großen Anlagen der erneuerbaren Energien etablierten und sie begannen, die Erde auszubeuten und die indigenen Pueblos reinzulegen. Also haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, darüber zu informieren, zu recherchieren, worum es sich dabei genau handelt. Aber auch uns zu organisieren, zu verteidigen und in unseren Territorien als indigene Pueblos zu kämpfen gegen die Unternehmen, die mehrheitlich aus Europa kamen. Aus Spanien, aus Dänemark, aus Deutschland, aus Italien und aus Frankreich. Du hast jetzt schon erzählt, dass viele europäische Unternehmen in Mexiko aktiv sind und dort ihr Geld investieren und dafür sorgen, dass die Umweltzerstörung voranschreitet und auch die Verschmutzung der Lebensräume. Und du hast auch gesagt, dass der Kapitalismus nicht reformierbar ist. Hast du innerhalb dessen trotzdem Forderungen an die G7? Sí, el capitalismo tiene que acabar. El capitalismo como que se va retroalimentando, ¿no? Estaba en crisis y en este momento está yendo a der Kapitalismus muss ein Ende haben. Er verändert sich kontinuierlich und erfährt ein Feedback, gerät in eine Krise und in diesem Moment beginnt er, in neue Territorien einzudringen und sich Dinge zum Verkauf einzuverleiben, die vorher unverkäuflich waren. Alle Dinge der indigenen Pueblos werden verkauft, unsere Güter, aber auch Dinge, die nicht fassbar sind. Kapitalismus tötet. Kapitalismus raubt. Was können wir gegen die G7 machen? Wir sind nicht gekommen, um zu fordern, wir sind gekommen, um zu verlangen. Als Teil dieses Planeten haben wir das Recht, in der Diversität dieses Planeten in Frieden und Würde zu leben. Sie sollen aufhören, in unsere Territorien einzudringen, um Geld daraus zu machen. Unser Territorium ist unser Leben. Sie sollen aufhören, Waffen zu produzieren, mit denen sie uns dann töten. Zur einen Hälfte durch die Streitkräfte und zur anderen durch das organisierte Verbrechen. Das ist nicht gerecht, dass diese 1% der Weltbevölkerung die anderen 99% unterdrückt, die wir alle zusammenbilden. Por medio de las fuerzas armadas y por medio de la delincuencia organizada, que son una sola cosa, ¿no? Eso es lo que venimos a pedir, a exigir, porque no es justo que el 1% de la población mundial domine al 99% de la población que somos nosotros, todos nosotros, ¿no? Wie können denn wir hier im Westen als Aktivistinnen und Menschen, die sich mit euch und den Kämpfen solidarisieren, euch unterstützen und was können wir sonst noch tun? Bueno, estas luchas no son aisladas. O sea, nosotros estamos desde allá, los pueblos de América, de la Vía Yala, Asia, muchos pueblos de Asia, África, fuimos colonizados por países europeos. Y a eso se debe a que los países europeos con lo que... Unsere Kämpfe sind nicht isoliert voneinander. Wir sind dort, die Völker aus Amerika, aus Asien, aus Afrika. Wir sind kolonisiert worden durch europäische Länder. Das hat dazu geführt, dass sie sich mit Hilfe von Raub industrialisiert haben und uns nun voraus sind. Sie haben uns schon so viel weggenommen und wir wollen, dass sie uns endlich in Ruhe lassen. Und ihr, die ihr in diesen Zeiten lebt, hier lebt, ihr müsst fordern und verlangen, dass die Kolonialisierung endet, dass kein weiterer Raub an den Territorien begangen wird, dass sie aufhören, Waffen zu produzieren. Und ihr müsst verlangen, dass wir das gleiche Recht auf ein würdiges und gerechtes Leben haben, genau wie ihr. Und dass wir auf unsere Weise leben dürfen, weil wir anders sind. Jeder Mensch muss das Recht haben, nach seiner Weltanschauung leben zu dürfen. Wir haben unsere spezifischen Götter, unsere Kleider und unsere Sprache. Und das habt auch ihr hier. Jeder und jede soll seinen Frieden leben können. Verbreitet diese Worte an alle. Wenn der Krieg gegen uns nicht gestoppt wird, wird die ganze Welt keinen Frieden finden können. Das ist nicht isoliert zu betrachten. Denn für die Regierung sind wir immer eine Bedrohung und deshalb immer in Gefahr. Zuerst war es in Russland, dann der Islam und nun ist es die Ukraine, die von hier aus ganz nah ist. Das muss aufhören und ihr seid es, die es schaffen können. Tut das, was ihr könnt. Hinterfragt dieses Unterdrückungssystem. Wir müssen mehr überzeugen und das Leben, was wir denken. Und wir müssen uns der kapitalistischen Kontrolle selbst entziehen, denn sie ist der Ursprung der Beherrschung. Kaufe und verkaufe. Selbst die Mode und all das nutzt der Unterdrückung. Unsere Gedanken müssen ebenfalls entkolonisiert werden. Das denke ich. Ich will nicht, dass ihr zu mir kommt und euch solidarisiert, indem ihr dort meine Kämpfe mitkämpft. Ihr müsst eure eigenen Kämpfe hier selber kämpfen. Davon muss es mehr geben. Orte wie diese müssen wir vervielfachen. Compra, venda, ¿no? La moda, todo eso, ¿no? Hay que descolonizar también nuestro pensamiento, ¿no? Yo creo que así. Yo no pido que vayan y se solidaricen conmigo allá, que vayan a luchar mi lucha, luchen su lucha, su propia lucha, porque la tienen, lo están haciendo. Pero hay que reproducirla, hay que hacer más de estos espacios en muchos lugares. Con eso ustedes le quitan poder al capital. Hay que hacer uno, dos, tres, muchos espacios como este. The window, I see the mountains. They roll like tidal waves across the horizon. The rain cascades down like lava, it consumes everything on its journey to the bottom. From the window, I hear the aching, groaning wind. It forces its way through the cracks onto my skin. I long to climb out, to be swept up in its wrath. But I can't break through the bars that keep me in. There's nothing I want more than to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives. Feel the fire warm my body, feel mud under my toes. But tonight this cell keeps me in close. Trees form a secret green embrace, their arms beckoning to swallow me whole. I want to climb over these rooftops and over these fences and escape to the places none of these gods would go. 'Cause there's nothing I want more than to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their life. Feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this cell keeps me enclosed. Prepare myself for the future, when instead of 1 month I could be here for years. Would I lose hope? Would I take my life? Or would we find a way to break ourselves out of here? 'Cause there's nothing I want more than to sleep under the night sky, the animals as they go about their life. Feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this hell keeps me enclosed. For if we don't have our freedom, if we are captured by their iron hands, then the vision for fire, it burns so much more bright. There's no justice in this system, a bigger cage is still a prison. Well, I hope that somewhere someone breaks free tonight. Wie genau können wir uns den Widerstand bei euch vorstellen? Also welche Aktionsformen habt ihr? Und die andere Frage auch, verbindet der Widerstand alle Schichten der Gesellschaft? Also egal, ob jemand mit akademischem Abschluss oder eine Arbeiterin aus der Fabrik? In Mexiko ist es ein bisschen desarticulado, ¿no? Ahorita estamos viviendo un contexto con un presidente que está clientelizando a mucha gente por medio de sus programas dando dinero. Entonces, eso es un gran problema para nosotros, porque ha llegado a dividirnos, ha llegado a quitarnos compañeros que estaban en la lucha. Die Kämpfe sind in Mexiko etwas zersplittert. Aktuell versucht der Präsident mit seinem Hilfsprogramm, die Leute bei Laune zu halten. Das ist ein sehr großes Problem, weil das zu einer Spaltung unter uns führt. Compañeros und Compañeras, die früher mit uns gekämpft haben, sind nun auf der Seite der Regierung. Früher waren wir mehr Menschen, die das Ganze kritisch hinterfragt haben. Heute sind sie auf der Seite des Präsidenten. Das ist ein sehr schwieriger Moment. Und trotz alledem kämpfen wir weiter. Es gibt sehr unterschiedliche Kämpfe. Unsere lokalen Organisationen, als diese sind wir auch Teil des Nationalen Indigenen Rates. Bundesweit sind wir auch Teil des Netzwerks für zivilen Widerstand. Das entstand durch einen Kampf gegen die hohen Stromrechnungen. Wir bezahlen unsere Stromrechnungen nicht, weil sie zu teuer sind. Und wir verlangen von der Regierung, dass der Strom genauso wie das Wasser ein Menschenrecht ist, auch wenn das nicht respektiert wird. Es ist nicht so, dass wir nicht zahlen würden. Wir wissen, dass das Kosten erzeugt. Aber all die Kraftwerke und Windkraftanlagen stehen in indigenen Territorien. Und wir werden nicht gefragt, ob wir zustimmen, geschweige denn sehen wir etwas von dem Geld, das daraus gewonnen wird. Das ist nicht gerecht. Wir wollen nichts geschenkt haben, aber wir wollen Gerechtigkeit. Und deshalb vernetzen wir uns, machen Aktionen unterschiedlicher Art, beispielsweise auch dezentrale Aktionen. So gibt es Aktionstage, an denen an verschiedenen Orten Aktionen zu dem gleichen Ziel durchgeführt werden. Wir besetzen Straßen oder Büros, machen Versammlungen oder veranstalten eine Demo. Wir hatten auch schon Erfolge durch Besetzungen und konnten somit Orte wiedererlangen. Orte, die für uns von großer Wichtigkeit sind. Zum Beispiel das Nationale Institut der indigenen Völker, welches die Otomi besetzten, ist nun ein autonomes Zentrum, das wir für unsere Organisation nutzen können. Durch den Nationalen Indigenen Rat sind wir immer mit anderen vernetzt. So sind wir auch zu dieser Karawane gekommen, denn für uns ist es wichtig, dass diese Politik gestoppt wird, dass diese Todespolitik aus Landraub und Waffenverkauf endet. Das müssen wir stoppen, denn das bedeutet unser Kampf. Und sie sind nur 1%. Sie haben die Waffen, die Polizei, aber wir sind mehr. Und wie viele sind bereits ermordet worden durch diese Politik des Todes? Um nicht ermordet zu werden, müssen wir weiter kämpfen. Die Waffen, die hier in Europa produziert werden, dienen dem organisierten Verbrechen in Mexiko. Und es sind schon mehr als 120 Personen ermordet worden. Über Hunderte bis Tausende Menschen haben sie in Mexiko gewaltsam verschwinden lassen. Das ist einfach unglaublich. Und all das muss gestoppt werden. Und wir müssen auch dafür kämpfen, dass sich die Natur erholt, weil wir Teil von ihr sind. Wenn die Natur sich nicht erholt, können auch wir uns nicht erholen. Und wir müssen dem Kapital etwas entgegensetzen. Aufhören, ständig zu kaufen und Menschen davon überzeugen. Das ist schwierig für uns, für euch, für alle. Auch innerhalb der Gemeinden glauben die Leute an die Regierung. Es ist schwer, aber nicht unmöglich. Hier habt ihr einen wunderschönen Platz mit Produktion und kollektiver Arbeit. Das muss sich überall vervielfachen. Das entzieht dem Agrarbusiness Kräfte. Und auch Pestizide haben hier nichts verloren. Das ist wichtig. Ihr müsst demonstrieren gegen die Waffen und den Raub an den Völkern und gegen die Klimaerwärmung, denn das bringen diese Unternehmen mit sich. Es gibt so viel zu tun. Und wir kommen her, um euch Aufgaben zu überlassen. Wir haben unsere und ihr eure und wir müssen mehr Karawanen organisieren. Wir müssen euch besuchen, aber ihr auch uns, um uns eure Dinge beizubringen, unser Wissen auszutauschen und uns zu sagen, was ihr denkt. Und all das, damit wir uns als Gleiche begegnen, auch wenn wir unterschiedlich sind. Denn wir sind gleich und niemand ist mehr wert als ein anderer. Entonces hay mucho trabajo. Yo lo que pienso es de que venimos a dejarles tareas también. Nosotros tenemos nuestra propia tarea, ¿verdad? Pero pues ustedes también y yo creo que tenemos que hacer más caravanas. Tenemos que venir acá, pero también ustedes tienen que ir allá. A enseñarnos cómo hacen estas cosas también, a decirnos cómo piensan y a intercambiar esos conocimientos que tenemos y vernos como iguales pero diferentes, ¿no? Porque somos iguales. Nadie es más que otro, pero somos diferentes. ¿Sí? Was uns natürlich auch interessiert als Medienschaffende ist, wie die Medien bei euch über eure Kämpfe berichten. Bueno, los medios en México. Fíjate que siempre han estado subordinados al gobierno en turno. Die Medien Mexikos unterwerfen sich immer der aktuellen Regierung. Es gibt sehr wenige kritische Medien, um die Wahrheit zu erzählen. Außerdem gibt der Präsident täglich um 6 Uhr früh eine Pressekonferenz in seinem Palacio. Und da diktiert er die Themen, die das Land an eben jenem Tag diskutieren soll. Und die Medien, die das hinterfragen, es gibt ein paar, die werden angegriffen. Sie werden als LügnerInnen und ReformistInnen beschimpft. Zum Glück gibt es aber auch andere Formen. Es gibt die freien Medien, die zu keinen großen Sendern oder dem TV gehören. Die freien Medien machen unsere Kämpfe publik und dadurch können sich unsere Kämpfe verbinden. Diese Medien müssen sich vervielfältigen. Das ist ein Gegengewicht zum neoliberalen System, denn darin können wir sagen, was uns betrifft. Manche Menschen denken nicht, dass auch sie betroffen sind. Sie denken, umso mehr sie arbeiten, umso mehr können sie auch haben. Vielmehr denken sie, sie können alles haben. Aber wenn alle für einen Wandel kämpfen würden, würde das alle weniger kosten. Wir hätten weniger Arbeit und wir hätten mehr Zeit für die Familie, die Kinder und dafür das Leben zu genießen, ohne sich durch die Arbeit kaputt zu schuften. Das ist eine kollektive Angelegenheit. Überall in Abiyala, Afrika, Asien, Europa. Wir müssen zu einem Wandel kommen. Es ist kollektiv und es gehört uns allen. Wir müssen Karawanen bilden, wir müssen uns austauschen und uns gegenseitig zuhören und Lösungsansätze austauschen. Dann werden wir sehen, wohin uns das bringt. Wir tauschen aus, was wir tun, wie wir uns ernähren und unsere Territorien verteidigen. Das ist auch eine Form des politischen Kampfes. Hier in Deutschland gibt es ca. 80 Kollektive, die mehr oder weniger so zusammenarbeiten. Und wie ist es eigentlich in Mexiko? Wie sieht es in euren Strukturen aus, was so die verschiedenen Lebensbereiche angeht? Und wie arbeitet ihr da zusammen? Bueno, en México hay al interior de la organización de los pueblos originarios hay el tema de la colectividad, ¿no? Hay algo que algún estudioso de nosotros dijo que hay un poder colectivo que está representado en la asamblea. Hay que tomar decisiones en la asamblea. Ese es el poder innerhalb de la flor comunal. Organisation der indigenen Völker Mexikos steht das Kollektive im Zentrum. Einer unserer Studierten sagte mal, wir haben eine kollektive Macht, die sich in den Versammlungen begründet. Entscheidungen müssen in der Versammlung getroffen werden. Das ist die Macht des sogenannten Prinzips der gemeinschaftlichen Blüte. Das ist eine kollektive Macht. Wir leben auf dem geteilten gemeinschaftlichen Land, auf dem jede eine Parzelle hat, auf der angebaut wird. Dieses Land darf bearbeitet werden, allerdings ist es unverkäuflich. Auch gibt es gemeinschaftliche Feste, die kollektiv gestemmt werden. Jeder richtet das mal aus und andere unterstützen einen dabei. Davon profitieren alle. Das nennt sich dann das kollektive Genießen. Auch von der kollektiven Arbeit profitieren alle. Das kollektive Regieren ist auch Teil, aber nicht alle Gemeinden praktizieren das noch. Denn der Einfluss durch Kapital und den Parteien macht auch hier keinen Halt. Bei uns ist es so, dass die VertreterInnen des Dorfes und die unterschiedlichen Ämter gemeinschaftlich ernannt und bestimmt werden. Doch die Präsidentin muss, um diesen Posten zu erlangen, erst durch verschiedenste Ämter gegangen sein. Zu den verschiedenen Ämtern gehört unter anderem eine gemeinschaftliche Garde, Arbeiten im gesundheitlichen Bereich oder im Laden. All diese Dienste müssen rotieren und durchlaufen werden. So wird die Arbeit verteilt. Die Präsidentin muss alles durchlaufen haben und er sie muss machen, was die Versammlung entscheidet. Und genau das fordern wir. Wir wollen das wieder aufbauen. Dieses Prinzip schlummert im Gedächtnis der indigenen Völker. Es ist Teil der kollektiven Blüte. Diese Blüte wird auch durch den Mais getragen. In allen verschiedenen Aspekten hat er Teil und bestimmt sie. Denn wir bauen ihn an. Und auch in der Machtausübung nimmt er eine Rolle ein. Denn die Menschen, die das höchste Amt annehmen können, können keinen Mais anbauen. Sie müssen einen großen Vorrat anlegen und damit unterstützt werden, damit während der Arbeitszeit die Familie mit Mais versorgt ist. Der Mais ist bei uns allgegenwärtig. In dem, was wir als kommunale Blüte bezeichnen. Und das ist, was wir wieder aufbauen wollen. le toca hacer tomar el cargo más alto, no va a trabajar en su parcela. Entonces tiene que tener su troje bien llena de maíz para poder comer, o tiene que la gente misma apoyarlo con maíz para que pueda hacer trabajo, para que pueda comer su familia, ¿no? Entonces el maíz nos atraviesa a nosotros en todos esos ámbitos de lo que se llama flor comunal, ¿no? Entonces eso queremos reconstituir. Working class, let's start to organize. I believe the masses will arrive. Revolution will rise and decolonize. It is time to mobilize. In Yawa's no time comes the balance of solution. Starvation in our faces, looking corruption. Bautatirum, climb away to sit on gile. The battle goes on, the struggle moves on. I'm telling you, help to the system. It is time to break those chains and liberate our minds. Help to the system. It is time to break those chains and liberate our minds. Liberate our minds. Sabalaza, sis mi seletina, sis ni geletina. Iminyaka, iminyaka, si bochiwetina, si kontriwetina. Sabalaza, sabalaza, sis ni geletina, sis mi seletina. Bevumela usithengisela inkululeko ngeko yadlula iminyaka isaqhuba indlala basibhanqa ngovoto bathi lala kusha ndicebe bathi ikoko nekoko liyasithumela kanti babevumela usithengisela inkululeko ngeko Kubindala basibhanqa ngovoto bathi lala kusha ndicebe bathi lala kusha ndicebe Sigo chivetina, Wir als Menschheit müssen irgendwie zusammen aufstehen. Ich meine, zum Beispiel, warum will jetzt Deutschland und die EU-Länder und die G7-Länder das Gas in Afrika ausbeuten? Das ist wegen diesem Krieg in Russland. Russland schaltet jetzt ab. Wo kriegen wir Gas her, um unsere Häuser aufzuwärmen? Wir gehen mal nach Afrika. Das haben wir doch immer gemacht. Worauf haben wir denn gewartet? Ne? Das ist Ina Maria Chikongo, Klimagerechtigkeitsaktivistin aus Namibia. Im Vortrag bei der BUKO spricht sie über die Pläne von Recon Africa, einer kanadischen Firma in der Kavango Region in Namibia, Öl und Gas zu extrahieren. Das Kavango ist eine Region im Nordosten Namibias, ganz oben an der Grenze zu Angola und Botswana. Und besonders an dieser Region ist der Kavango oder Okavango River, der von den Hochebenen aus Angola über Namibia bis ins Okavango Delta in Botswana fließt. Einen kleinen Eindruck, was das Okavango ist, wollen wir euch erstmal mit diesem kurzen Trailer von Natural Geographic geben. This is a perfect wilderness. It's vast, unending. When this wetland floods, it grows to around 22,000 square kilometers, becoming visible from space. Surrounded by the Kalahari Desert, one of the driest places on Earth, the Okavango Delta is a water wonderland. It is the jewel of the Kalahari. It attracts biodiversity unrivaled in the region. It is home to the largest remaining elephant population on the planet. And creates a conservation-based tourism economy in Botswana that supports many thousands of jobs. The delta itself is protected, but the highlands and rivers that supply it are not. Recon Africa, ein Öl- und Gasgigant aus Kanada, hat in der Kavango Region Schürflizenzen für ungefähr 14.000 Quadratkilometer Land bekommen. Und im Januar letzten Jahres haben die Probebohrungen begonnen. Die lokale Bevölkerung und viele Umweltaktivistinnen waren da sehr überrascht davon, weil sie nicht einbezogen wurden und auch sehr entsetzt, weil eben, wie ihr auch gerade im Trailer gehört habt, dass ein besonders schützenswertes und auch sehr sensibles Biotop ist und nicht nur unheimlich viele Tiere, sondern auch sehr, sehr viele Menschen am Leben hält durch diese besondere Landschaft und insbesondere eben auch das Wasser. Das Problem ist, dass oft Öl- und Gasbohrungen mit unheimlich viel Infrastruktur einhergehen. Also die Angst ist einerseits, dass tausende Brunnen gebohrt werden, die dann wiederum mit Pipelines und mit Straßen verbunden werden, die dort die Habitate von Tieren zergliedern und aber auch den Menschen nichts nützen. Und auf der anderen Seite, falls es zum Einsatz von Fracking kommt, also Bohrungen, in dem Schiefergas aus der Erde entfernt wird, dass da immer so ein Gemisch aus Wasser und Chemikalien in den Boden gepumpt wird, was einfach unheimlich toxisch ist und was, wenn das nicht richtig entsorgt wird, für das Grundwasser und auch für das anschließende Feuchtgebiet des Okavango desaströs sein kann. Und gegen diese Bohrungen und gegen diese Extraktionspläne gibt es Widerstand Und darüber spricht Ina Maria Chikongo in dem folgenden Vortrag. Sie geht auch auf den Kolonialismus und Kapitalismus und die damit einhergehende Extraktionspolitik ein. Viel Spaß damit. Ich bin Ina aus Namibia, in Ostdeutschland aufgewachsen. Pioniere, sei bereit, immer bereit. Wir sind hier und ich freue mich, dass ich hier bin. Wieder zurück in meine Heimatland. Also das Kavango ist wichtig, weil wir halt ein Wüstenland ist. Ist eigentlich das trockenste Land im südlichen Afrika. Wir sind, also an der Westseite haben wir die Namib-Wüste und östlich haben wir die Kalahari-Wüste. Und dann hast du dieses kleine Paradies da ganz oben im Norden, wo man halt Wasser hat und wo wir auch ganz viele Tiere haben. Und für uns ist es so, puh, Wasser ist das Leben, das fühlt man. Und diese Region Kavango, das ist die eine Region, wo wir wissen, wenn wir jetzt Essen anbauen wollen als Namibianer, können wir das im Kavango machen. Aber nein! Die Ölfirma ist da und die sind viel wichtiger, als was wir als Namibianer oder Menschen wollen. Das ist unser erstes Mal, wo wir uns gegen eine große Firma aus dem globalen Norden bekämpfen. Recon hat 90% von dem Gewinn, was sie da rausholen, und unsere Regierung nimmt 10%. Aber wenn wir uns angucken, wie die Leute zum Beispiel im USA leiden durch diesen Fracking oder die Leute in Kolumbien oder die Leute in Argentinien, haben wir Angst, weil das bedeutet Wasserverschmutzung für uns. Wir verlieren wieder unsere Kulturen, das Essen, wie werden sich die Leute ernähren, weißt du, weil wir leben ja vom Land. Und für mich persönlicherweise, das ist immer noch Kolonialismus, weil wir nicht das Recht haben, uns zu entwickeln, wie wir das wollen. Das größte Problem, vor allem mit dieser Ölindustrie, ist, dass sie arbeiten zusammen mit den Regierungen, unsere Regierungen und auch eure Regierungen. Aber das sind Firmen, die einkassieren. Na? Ich meine, euer Steuergeld wird ja auch an den Subsidies von diesen, also diese Firmen, die werden auch von dem Staat geholfen. Hier und in Afrika auch und auch in Namibia. Und dann natürlich verdienen sich ganz viel, also mit Öl zu verkaufen oder Gas und dann noch diese Produkte, diese ganzen Produkte, die wir nicht brauchen, wo wir denken, ja, cooles iPhone, das will ich haben. Aber wir denken nicht, wo diese Rohstoffe herkommen. Kinder in Kongo müssen diesen Kobalt aus der Erde rausholen. Also es sind Kinder. Kinder in Ghana verwenden den elektronischen Müll, der nach Afrika geschickt wird, damit wir das neueste iPhone haben. Und für uns als ein afrikanisches, also als Afrikaner, ist es uns wirklich wichtig, dass die Menschheit endlich die Augen aufmacht. Ne? Ich meine, Afrika hat schon so viel zu der Entwicklung von diesen Ländern, also von diesen, vor allem die G7-Ländern, gegeben. Wir können über Slavery, ja, Sklaverei reden, wir können über Kolonialismus reden. Ich meine, Namibia ist eine deutsche Kolonie, okay, war eine deutsche Kolonie, aber wir sagen, Kolonialismus ist nicht vorbei, weil das geht immer noch weiter durch Entwicklungshilfe und Wirtschaft auch, weil das sind die Firmen, die aus dem Ausland kommen, um die Mineralien aus unserem Kontinent zu holen. Diese paar 10 Firmen sind überall auf der Welt jetzt und sie wollen noch mehr aus der Erde rausholen. Ich meine, ich habe schon ein bisschen mit ein paar von euch gequatscht und was mich so wirklich hier auffällt, ist, wie trocken es ist hier. Es ist so trocken. Und heute waren wir im Wald und nach meiner Erinnerung, wo wir in den Wäldern in der DDR waren, war der Moss so dick. Wir haben den immer so von dem Stein oder die Bäume, die schon da lagen, genommen und dann haben wir so Betten gemacht und wir haben wirklich damit gespielt. Und heute im Wald war das alles trocken. Ich meine, ihr müsst ja auch Essen hier anbauen und das affektiert euch schon. Und bei uns haben wir auch Probleme, dass es nicht mehr regelmäßig regnet, genau wie ihr. Das Einzige, was halt anders ist, dass wir, okay, früher hatten wir 4 Monate, 5 gute Monate Regen und heutzutage haben wir vielleicht 3 Monate im Jahr, was überhaupt nicht genug ist. Und für mich deswegen ist es wirklich so Betrug von ihren Regierungen und unseren auch, weil sie sich nicht mit der Menschheit kümmern, also über die Menschen. Bestimmt deswegen bin ich auch so, sei bereit, immer bereit, weil wir sind ja mit Antikapitalismus aufgewachsen hier in der DDR. Oh, Entschuldigung, nicht mehr die DDR. Ich bin so nostalgisch. Anyway, wir sind mit diesen Ideologien groß geworden, dass wir Kapitalismus bekämpfen müssen. Und deswegen bin ich halt heute hier, ne? Deswegen sage ich, ja, ich bin ein Produkt der DDR. Ob ihr es wollt oder nicht, ob ihr darüber reden wollt oder nicht, das bin ich halt. Und ich bin auch dankbar dafür, weil sonst hätte ich nie meinen Kampf so richtig verstehen können wie heute, weil ich sehe, wie Kapitalismus schon unsere Länder kaputt gemacht hat in der Vergangenheit und wie es noch weitergeht und wie es auch den Leuten hier in Europa geht, weil das geht euch wirklich nicht gut. Es tut mir leid. Ja, wir leiden durch dieselben Strukturen, die da sind, um nur dieselben Reichen reicher zu machen. Auch wenn die Firmen und die Regierungen sagen, dass es gut für unsere Entwicklung ist. Wir haben die Infrastruktur nicht, um also Gas oder Öl zu verarbeiten. Das wird aus der Erde rausgeholt, das geht da, wo es immer hingeht und dann kommt es wieder zurück zu uns und wir werden es kaufen, wie alle Leute auf der Erde. Wir, ganz viele Leute, haben keinen Zugang an was Strom betrifft. Die Leute leben in Hütten. Das bedeutet nicht, dass die arm sind. Das ist wieder so ein rassistisches Denken von die Leute, die nicht wie wir sind, sind arm. Wir können von unserer Erde leben. Wir wissen, welche Pflanzen wir benutzen müssen, wenn wir krank sind. Die Erde ernährt uns. Wir haben eine Beziehung mit unseren Geländen, unseren Territorien. Und wir sind nicht arm. Für mich die armen Menschen, das sind die Leute, die zum Supermarkt gehen müssen, um alles zu kaufen, weil sie wissen nicht mehr, wie sie sich selbst ernähren müssen oder könnten. Aber warum will Deutschland und die Kanadier diese Aktivitäten entwickeln, wo sie schon sehen, dass da schon ganz viel Konflikt in Afrika ist, wegen dieser Mineralien? Wenn der Krieg ist in Afrika, ihr müsst nicht denken, ah, die Afrikaner, die bekämpfen sich einander. Nein, nein, nein, nein, nein. Wer bringt die Waffen nach Afrika? Die G7-Länder. Sie produzieren die Waffen. Welche Firmen arbeiten in diesen Bereichen? Das sind die G7-Länder. Die Leute in Mosambik, sie werden, also da ist eine große Schlacht, was jetzt in Mosambik passiert. Wegen Öl und Gas. Kamerun, dasselbe. Kongo, das ist ein Kobalt. Und jetzt wollen sie auch noch Öl in dem Virunga-Park entwickeln. Nigeria, das geht immer noch weiter. Kensaro Wiwa, der wurde 1994 ermordet. Und dieser Widerstand hat schon in den 60ern angefangen mit Shell. Obwohl sie vor dem Gericht gewonnen haben, macht Shell immer noch weiter. Keine Reparations. Wir als Menschheit müssen irgendwie zusammen aufstehen. Solidarität ist ganz, ganz wichtig für die Menschheit. Nicht nur für uns in Afrika, Südostasien, Südamerika, aber für uns alle. Das war Ina Maria Chikongo, Klimagerechtigkeitsaktivistin aus Namibia. Wir nahmen das Interview am 16.06. im Rahmen der Buko-Karawane für das Leben statt G7 im Wurzelwerk auf. Die Veranstaltung wurde vom Internationalistischen Zentrum organisiert. Und in der Linkliste in unseren Sendungsnotizen findet ihr auch die Website vom IZ sowie weiterführende Informationen zu dem Fracking-Projekt in Namibia im Kavango-Delta. Wir wollen uns hier nochmal bedanken an das IZ, dass ihr diese Veranstaltung organisiert habt und insbesondere auch nochmal danke den Sprecherinnen in der Karawane, die uns diese spannenden Themen hierher bringen und so diese Verbindungen und Perspektiven mit uns teilen. Ja, und wir sind auch schon wieder am Ende angelangt von unserer Juni-Sendung heute aus der Hitze des Studios zum Thema Buko und der internationalen Karawane für das Leben statt G7, eine Art des Protests gegen den G7. Dazu auch, wenn ihr weiter Bock habt, euch da zu informieren oder mitzumachen. Am 25. Juni ist die Demonstration in München dazu. Infos dazu gibt es unter g7-demo.de. Dann wird es einen Sternmarsch zum Protestcamp geben. Und das Protestcamp selbst, dazu noch ein Alternativgipfel parallel zum G7 und die Buko zieht auch immer noch weiter, also die Karawane für das Leben, tourt auch in der nächsten Zeit noch in Städten, wo ihr auf jeden Fall auch hinfahren könnt. Dann möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Karawane auch um Spenden bittet. Auf der Seite buko.info findet ihr einen Spendenaufruf zur Finanzierung der Karawane. Ansonsten hoffen wir, dass ihr die Hitzezeit gut übersteht und schön aktiv bleibt. Trotz dessen möchten auch noch darauf hinweisen, dass am 25. Juni, also nächstes Wochenende, die Queer Pride in Dresden stattfindet. Mehr Infos dazu gibt es unter queerpridedd.org. Ansonsten findet ihr all unsere weiterführenden Links in den Shownotes. Unsere Sendung könnt ihr sehr gerne nachhören und weiterempfehlen. Die findet ihr auch unter www.freie-radios.net oder aber auf der Seite des anarchistischen Netzwerks Dresden unter a-dresden.org. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!